Links, links, links, links, die Trommeln werden gerührt. Links, links, links, links, der rote Wedding marschiert. Wir tragen die Wahrheit von Haus zu Haus und jagen die Lüge zum Fenster hinaus, wie uns die Genossen gelehrt. Ja. Damit willkommen zu unserem Vortrag Widerstand im Wedding 1919 bis 1945. Wir sind die Forschungsgruppe Historischer Antifaschismus und bedanken uns erstmal bei der Basis Antifa Nord-Berlin, die uns heute hier eingeladen hat, und an die Gruppe Hände weg vom Wedding, die dafür ihren Dresdenabend zur Verfügung gestellt hat. Erstmal eine kleine Warnung: Der Ton hier wird aufgenommen und nachher veröffentlicht, wenn ihr auf keinen Fall da drauf sein wollt, dann müsst ihr leise sein. Genau, und dann noch zwei andere Sachen. Einmal gibt es so eine kleine Spendenbox, die vielleicht gleich einmal rumgegeben wird. Vielleicht hat ja die eine oder der andere noch ein paar Cent oder einen Euro übrig. Und dann gibt es da noch dreimal das ebenso historische Heft Alle Macht den Räten zu erwerben oder zu bekommen. Genau, vielleicht möchte jemand das noch haben. Genau, und wir wurden auch gebeten, noch auf den Soli-Cocktail Roter Wedding hinzuweisen. Der ist an der Bar erhältlich und ist sehr lecker. Und der Erlös geht zugunsten antifaschistischer Arbeit in Nord-Berlin. So. Genau, das ist unsere Gliederung. Wir haben drei Punkte. Der erste ist die Situation im Wedding 1919 bis 1933, vor allem eben, wie ging es den Leuten, die dort gewohnt haben und welche Bewegungen gab es, die sich dort in revolutionärer Art und Weise gegen die Realität der Weimarer Republik gestellt haben. Das ist vor allem der Kontext für die nächsten zwei Punkte, auf denen der Schwerpunkt liegt. Das ist einmal antifaschistische Organisationen und Aktionen vor 1933. Und dann eben nach 1933, nachdem der NSDAP die Macht übertragen wurde. Wie man bei dem Bild vielleicht schon sieht, ist der Wedding, oft auch Roter Wedding genannt, immer ein unruhiger Bezirk gewesen. Das lag vor allem an der historischen Situation. Und die sieht folgendermaßen aus. Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts hatten sich im Wedding viele Industriebetriebe angesiedelt. Die größten davon waren AEG an der Brunnenstraße, Ecke Wolterstraße, also dieser ganze Block da, den ihr wahrscheinlich kennt, und Osram hier nur einen Block weiter an der Seestraße. In direkter Nähe zu den Industrieanlagen waren die Mietskasernen der Arbeiter und Arbeiterinnen, die geprägt waren von Elend, von Armut, von Überfüllung. Hier sieht man Meyers Höfe in der besonders berüchtigten, weil besonders armen Ackerstraße. Dort haben sich in 6 Hinterhöfen über 2000 Leute zusammengedrängt. Man kann sich die hygienischen Bedingungen, die mangelnde Privatsphäre und die Konflikte, die damit einhergehen, ja vorstellen. Diese Zustände hatten zur Folge, dass im Wedding fast jedes zweite Kind, Anfang der 20er Jahre, fast jedes zweite Kind gestorben ist, bevor es das Jugendalter erreicht hat. Im Tiergartenviertel zum Beispiel lag diese Quote nur knapp unter 5%. Genau, diese Zustände führten aber auch dazu, dass es hier schon früh und ausgeprägt eine starke Arbeiterinnenbewegung gab, insbesondere deren radikalere Ausprägungen. Zum Beispiel haben sich in den AEG-Werken, die man hier oben sieht, Frühzellen der revolutionären Obleute gegründet. Das waren Rätesozialisten, die die Novemberrevolution mitorganisiert haben und die 1919 mit dem Spartakusbund und Teilen der USPD, also der Linksabspaltung der SPD zusammen, den sogenannten Spartakusaufstand organisiert haben oder dazu aufgerufen haben. Da haben sich Tausende von Arbeitern und Arbeiterinnen 1919 mit der Waffe in der Hand gegen die parlamentarische und kapitalismusfreundliche Politik der SPD gewehrt, weil sie darin einen Verrat an den Idealen der Novemberrevolution gesehen haben. Und nach dem gescheiterten, also niedergeschlagenen Spartakusaufstand schloss sich ein Teil der Obleute der FAUD an. Das war eine anarcho-syndikalistische Gewerkschaft, Vorläufer der FAU, die ihr vielleicht auch kennt, die hat ja wieder einen Laden im Wedding. Die FAUD hat 1923 fast 200.000 Mitglieder gehabt, also in ganz Deutschland, nicht nur in Berlin. Und hier im Wedding gleich mehrere Zellen gehabt, also hatte hier einen Schwerpunkt. Hier war besonders die Metallarbeiterföderation der FAUD sehr stark wegen der Industriebetriebe. Und zusätzlich hat die FAUD viel Arbeit unter Obdachlosen und Arbeitslosen, Arbeitern und Arbeiterinnen geleistet und die agitiert und organisiert. Neben der FAUD gab es als weitere anarchistische Organisation die Föderation Kommunistischer Anarchisten Deutschlands. Das war eine eher theoretisch orientierte Gruppe, die am Anfang sehr eng mit der FAUD zusammengearbeitet hat und die haben hier sehr viele Veranstaltungen zusammen gemacht, aber sind dann wegen persönlichen Querelen aneinander geraten und die Föderation Kommunistischer Anarchisten hat dann einen ziemlich harten Antikurs gegen die FAUD gefahren und war stark beteiligt an der Selbstzerlegung der anarchistischen Strömung der Arbeiterinnenbewegung in Deutschland. Und bekannte Anarchisten aus dem Wedding sind einmal Theodor Plevier, der hier aufgewachsen ist und im Wedding in der FAUD aktiv war. Der ist bekannt geworden, der ist später während des Krieges in die Sowjetunion gegangen und ist bekannt geworden mit einem Roman Stalingrad, für den er mehrere hundert deutscher Kriegsgefangene befragen durfte. Und der soll halt ein recht einzigartiges und sehr spannendes Porträt der Ideologie, die diese gefangenen Wehrmachtssoldaten hatten, hervorgebracht hat. Erich Retzke werden wir später nochmal begegnen, deshalb hier nur die Information, dass der auch Anfang der 20er Jahre in der FAUD Wedding aktiv war. Bedeutend größer als die anarchistischen Gruppen war die Kommunistische Partei Deutschlands, die KPD. Die war im Wedding mit unzähligen Parteilokalen in jeder noch so kleinen Straße vertreten, war fast durchgängig größte Partei im Bezirk und hat mit den ihr nahestehenden Sport- und Kulturvereinen, eben den Fichte-Sportlern, die alleine in Berlin über 30.000 Mitglieder hatten, das Alltagsleben hier auch sehr stark geprägt. Also die waren Anlaufstelle für Leute, um alle möglichen Bestandteile ihres Alltags eben zu meistern und zu erfüllen. Genau, und da sehen wir Erich Retzke auch schon wieder. Innerhalb der KPD hat sich der Wedding auch früh einen Namen gemacht. Hier hat Ruth Fischer gewohnt. Ruth Fischer war Vertreterin des eher Leo Trotzki nahestehenden linken Parteiflügels. Hier haben auch viele andere Angehörige dieses Flügels gewohnt. Und deshalb wurde dieser Flügel dann auch als Weddinger Opposition bekannt. Und diese Weddinger Opposition ist gegen die parlamentarische Politik der KPD eingetreten. Ruth Fischer hat immer wieder die sofortige Vorbereitung des bewaffneten Aufstands gefordert, anstatt Wahlkampf zu machen, anstatt irgendwie Plakate zu kleben und so weiter. Das wurde 1923 auf dem Parteitag eines von vielen Malen abgelehnt und daraufhin hat sie gesagt, es kommt der Tag, wo alle Genossen hinter uns stehen und die hinauswerfen, die auf dem Boden der Demokratie stehen und mit der Weimarer Verfassung liebäugeln. 1924 war Ruth Fischer dann kurzzeitig Vorsitzende der KPD, ist dann von Stalin nach Moskau nett eingeladen worden und dort unter Hausarrest gestellt worden für 10 Monate. Und während dieser Zeit ist Ernst Thälmann zum Vorsitzenden der KPD gewählt worden, der sie dann, also der halt ein treuer Gefolgsmann Stalins war und der sie dann nach stalinistischen Prinzipien organisiert hat. Und Erich Retzke war eben, nachdem die FAUD Mitte der 20er Jahre irrelevant geworden war, eben spätestens seit dann auch Mitglied der Weddinger Opposition, die dann teilweise innerhalb, teilweise außerhalb der KPD gewirkt hat. Warum teilweise außerhalb? Weil zum Beispiel Ruth Fischer und viele andere Angehörige dann aus der KPD ausgeschlossen wurden. Die parlamentarische Politik, die KPD gefahren hat, hat ja aber auch nicht viel genutzt. Ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich alle, es war ja dieses Jahr Jahrestag, es gab mehrere Vorträge dazu und so. Genau, als sie am 1. Mai 1929 friedlich und unbewaffnet auf die Straße gehen wollte, um für höhere Löhne, für bessere Arbeitslosenversorgung, für Sowjetdeutschland, was man halt so fordert, auf die Straße gehen wollte, hat die SPD-geführte Polizei die Arbeiter und Arbeiterinnen niedergeschossen. Daraufhin wurden Barrikaden gebaut im Wedding und in Neukölln. Und an diesem Tag wurden insgesamt von der Polizei 33 Arbeiter und Arbeiterinnen ermordet. Dieser Blutmai hat die Spaltung der beiden Arbeiterinnenparteien vertieft und hat ein gemeinsames Vorgehen gegen den aufkommenden Faschismus noch schwieriger gemacht. Wie das teilweise dennoch funktioniert hat, dazu berichtet jetzt der Genosse. Genau, und zwar geht es jetzt um die antifaschistischen Widerstandsgruppen, die es so gab, eben auch im Wedding zu der Zeit. Hier sehen wir ein Bild vom vom antifaschistischen Einheitskongress 32, vermutlich, das ist nicht so ganz gut herauszufinden gewesen, in den Pharussälen in der Müllerstraße 142. Genau. Bereits 1923 jedoch formierte sich auch vor allem in Berlin sogenannte proletarische Hundertschaften, die eben neben ihrer allgemeinen Schutzfunktion für die KPD eben bei Parteiveranstaltungen Wache schieben gegen die Polizei und so weiter und den Aufstand vorzubereiten, auch explizit das Ziel hatten, nationalistische und faschistische Kundgebungen zu unterbinden. Also da beziehen wir uns jetzt gerade auf ein Buch, das von der SED herausgegeben wurde, das heißt Geschichte der revolutionären Berliner Arbeiterbewegung. Darum ist ist nicht so ganz sicher, wie doll man sich auf die Zahlen verlassen kann, die in dem Buch vorkommen. Aber laut diesem Buch gab es zum Beispiel allein im Bergmann Elektrizitätswerk in der Seestraße 500 Schaften, die so organisiert waren. Diese Hundertschaften waren bewaffnet und haben eben auch den Aufstand vorbereitet und wurden deswegen auch bereits wieder am 12. Mai, also sie wurden im März gegründet und im Mai verboten, von dem preußischen Innenminister, weil Berlin damals zu Preußen gehörte, Karl Severing, der zur SPD gehörte, der hat eben diese Hundertschaften verboten. Sie sind aber wichtig, weil sie dadurch auch Vorläufer für den Rotfrontkämpferbund wurden und bereits 1923 eben mit diesen Hundertschaften ein Antifaschistentag ausgerufen und geplant wurde ursprünglich am 29. Juli 1923, vor allem auf Bestreben von Ruth Fischer, die ja auch aus dem Wedding kam, wie wir schon gehört haben. Und zu diesem Antifaschistentag hat die Berliner Antifa, wie sie sich dann schon damals nannte, eben zahlreiche Veranstaltungen vorher gemacht, eine Antifa-Woche ausgerufen. Und laut Polizeiangaben zum 29. Juli haben damals 23 200.000 Menschen an der antifaschistischen Kundgebung und Veranstaltung teilgenommen. Kernforderung damals war bereits die Entwaffnung der SA und der Freikorps. Genau, diese Organisation aber wurde verboten und war aber dann Vorläufer für den Rotfrontkämpferbund RFB, der 1924 gegründet wurde in Halle an der Saale. Formal war das damals ein eingetragener Verein. Dieser eingetragene Verein trat militärisch auf als Schutztruppe für KPD-Veranstaltungen. Viele RFB-Mitglieder waren auch oft an Auseinandersetzungen mit Faschistinnen beteiligt. Aber man muss auch hervorheben, dass eben vor allem durch die Geschehnisse im Mai 1929 auch die Sozialfaschismus-These in der KPD sehr weit verbreitet war, nachdem eben die SPD und die Sozialdemokraten auch Teil des Problems waren und eben genauso auch bekämpft wurden. Man muss aber auch sagen, dass das eben vor allem auf Parteiführungsebene vorherrschende Ideologie war und punktuell, vor allem eben auch im Wedding, die Zusammenarbeit zwischen den Basisorganisationen trotzdem stattgefunden hat. Am 3. Mai 1929 wurde der RFB wiederum vom preußischen Innenminister, der damals auch zur SPD gehörte, verboten. Die SPD selber hatte aber auch ihre eigene Trutz- und Schutzorganisation, und zwar das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold und die Eiserne Front, das Teil der Eisernen Front war. Und man sieht an dem Plakat der Eisernen Front, dass diese Organisation sich vor allem als Republikschutztruppe auch verstanden hat, die eben die Weimarer Republik verteidigen wollte gegen Monarchisten, Faschisten und Kommunisten. Man könnte das schon ein bisschen vielleicht so sehen als eine Frühform der Extremismustheorie, wo irgendwie von links und rechts die tolle Demokratie zerstört werden soll. Und die SPD hat es, glaube ich, damals schon so vertreten. Man muss also sagen, in der Geschichtsschreibung, also in den unter anderem auch in dem Buch, wo wir viele unserer Informationen her haben, wird immer betont, dass die KPD ja aber die SPD so doof fand und die Zusammenarbeit deswegen nicht stattgefunden hat. Und man kann, glaube ich, ganz einfach an dem Plakat schon erkennen, dass die SPD die KPD mindestens genauso doof fand und das auf Gegenseitigkeit beruht hat. Dann, der Vollständigkeit halber, sind die Schwarzen Scharen zu erwähnen. Das sind Organisationen, die hervorgegangen sind aus Jugendgruppen der FAUD und anderen syndikalistischen Organisationen. Wir haben da leider wenig Material gefunden, vor allem auch wenig zum Wedding, weil diese Gruppen wenig Material hinterlassen haben, weil sie clandestiner gearbeitet haben und eben nicht so groß und organisiert waren wie die kommunistischen und sozialdemokratischen Organisationen. Hier sieht man ein Nahkampftraining der Schwarzen Scharen in Wuppertal. Links im Bild ist Frank Schmitz. Aus dessen Biografie die meisten Informationen sind. Die Schwarzen Scharen haben sich dadurch ausgezeichnet, dass sie eben schwarze Klamotten trugen und es vor allem auf Schlägereien mit Faschisten und Hitlerjungen angelegt haben. Frank Schmitz, die Biografie ist ganz spannend, ist auch im Internet zu finden. Vielleicht mag der eine oder die andere sich das nochmal durchlesen dann. Wichtig ist auch, die Schwarzen Scharen waren regional organisiert und nicht zentral. Genau, deswegen gibt es auch so wenig Informationen. Es gab ja, wie ich schon erwähnt hatte, bereits 23 antifaschistische Organisierungen oder Kundgebungen. Die gab es auch die ganze Zeit immer weiter. Gegen Ende der 20 Jahre gewannen die Faschisten aber dann auch in Berlin und auch unter der Arbeiterinnenschaft immer mehr Zustimmung. So gründete sich im 1926 in Berlin die SA, also die Berliner SA, und besondere Hochburgen der Nazis wurden danach Spandau und Steglitz. Als die SA dann aber zum Beispiel zum ersten Mal im Wedding auftreten wollte, das war 1927 zusammen mit dem damaligen Gauleiter von Berlin, Goebbels, wollten sie eben in den bereits erwähnten Pharos-Sälen in der Müllerstraße 142 eine Veranstaltung abhalten. Das führte bei den Anwohnerinnen zu nicht so viel Begeisterung und das Resultat war einem sehr große Massenschlägerei mit Stühlen, Tischen, Bänken in den Pharos-Sälen und eine Straßenschlacht um die Pharos-Säle herum, sodass die Veranstaltung abgebrochen werden musste. Erst 1928 gründete sich eine NSDAP-Sektion im Wedding und ein erstes SA-Sturmlokal entsteht. Also damals hatten sich die Gruppen jeweils auch so organisiert, dass sie Lokale hatten, Kneipen, wo sie viel Zeit verbracht haben und sich organisiert haben. Das war bei den Kommunisten so und auch bei der SPD. Und die SA hatte eben ein selbes, sie hatten dann das aber immer dann Sturmlokal. Und das erste SA-Sturmlokal entstand in der Usedomer Straße im Brunnenviertel, also das am nächsten am Wedding dran war, 1931 allerdings erst. Und der erste reine Weddinger SA-Sturm gründete sich dann auch 31 etwas später in der Tegeler Straße im Sprengelkiez im Lokal Lehmann. In den Ende der 20er Jahre kam es dann aber immer mehr und immer öfter zu eben Auseinandersetzungen auf Straßen um den Wedding. Und ich würde dann eben aus diesem Buch jetzt kurz ein paar exemplarische Berichte vorlesen, was damals so passiert ist, weil ich finde, dass sich da schon auch Parallelen finden lassen zu Auseinandersetzungen, die heutzutage auch stattfinden, beziehungsweise die Art, wie die Leute sich miteinander auseinandergesetzt haben. Die Saalschlacht in den Pharos-Sälen habe ich schon erwähnt. Wir fangen an im Anfang 1930. Die SA Berlin-Brandenburg umfasst damals 3000 Mann. Der Wedding wird lediglich durch einen einzigen SA-Sturm abgedeckt. Aber im Bezirk nehmen die blutigen Auseinandersetzungen langsam zu. Am Nordhafen kommt es zu Messerstechereien und auf der Stempelstelle Maxstraße zu schweren Prügeleien. März 1931, der erste reine Wedinger SA-Sturm entsteht, wie schon erwähnt. 15. Juni 32, blutige Schlägereien zwischen Weddinger in SA und Arbeitern im bekannten Arbeiterlokal Glaskasten, Prinzenallee 33. Das erwähne ich, weil wir den Glaskasten nochmal gleich von dem Glaskasten hören werden und weil das Lokal immer noch an derselben Stelle unter selben Namen existiert. In allen Stadtteilen Berlins kommt es dann im Juni 32, vor allem am 22. Juni, zu Zusammenstößen und Schlägereien. Im Wedding gibt es in der Punkstraße gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen dem SA-Sturm 100 und aus der Hochstraße und Kommunisten aus der Kösliner Straße. Weddinger SA kann nur noch in Zivil zum Dienst gehen. In den KPD-Zentren werden Kampfstaffeln gegen sie gebildet. Also die SA hatte ja braune Hemden immer an und die sind quasi dann die haben sich zum Dienst getroffen in ihren Lokalen. Und im Wedding war es eben so, dass die alleine nicht mit ihren Hemden rumlaufen konnten, weil sie dann eben mit Reaktionen der anderen Weddingerinnen zu rechnen hatten. Am 2. Juli 1932. In den späten Abendstunden des 2. Juli 1932 veranstalten im Norden und Osten der Stadt nationalsozialistische Gruppen hinterhältige Feuerüberfälle auf KPD-Vereinslokale. Das ist, damit ist das gemeint, was man heute ein Drive-By nennen würde. Ein Beispiel vom Wedding. Vor dem Haus Gottschedstraße 26 feuern Hakenkreuzler aus einem Auto etwa 10 bis 15 Schüsse in ein stark besetztes Lokal und rasen davon. Zwei Frauen werden durch Bauch- und Oberschenkelschüsse schwer verletzt. Am 23. Oktober 1932, einem Sonntag, der reich an politischen Schlägereien und Zwischenfällen war, kommt es zu Schießereien in der Kösliner Straße, als ein Trupp von 120 Nazis, bewacht von Polizisten, versucht, einen Propagandaumzug durch den Wedding und die Kösliner Straße zu veranstalten. Und dazu ist eben diese Überschrift aus der Roten Fahne vom 24. Oktober 1932, also einen Tag später. Genau. Die Kösliner Straße, das ist in der Nähe des Nettelbeckplatzes, war damals quasi, wurde bezeichnet als das Herz des Roten Weddings und war eben auch am 1. Mai 29 Ort der Kämpfe. Und deswegen war es eben für die SA so besonders spannend, da sich zu zeigen und da eine Machtdemonstration aufzuführen. Zu Silvester 1932 wird in der Utrechter Straße ein Hitlerjunge bei Auseinandersetzungen erschlagen. Als Reaktion erschießt ein SA-Sturmführer in der Ackerstraße eine ihm unbekannte 37-Jährige vom Fahrrad aus. Nach einer gezielten SA-Provokation vor dem Parteihaus der KPD am Bülowplatz kommt es in ganz Berlin zu Demonstrationen, bei denen trotz eisigen Wetters ca. 130.000 Menschen teilnehmen. Aus laut damaligen Zeitungsberichten ziehen aus dem Wedding schier endlose Züge durch die Müllerstraße und Chausseestraße Richtung Mitte. Es ist die letzte große Kundgebung der KPD unter freiem Himmel vor ihrem Verbot und der Verfolgung ihrer Anhänger. Ein Teilnehmer erinnert sich, wir dachten, Hitler kommt nie an die Macht. Wenige Tage später, am 30. Januar 1933, wird Hitler zum Reichskanzler ernannt. Genau. Auch nachdem die NSDAP am 30. Januar 1933 die Macht übertragen bekam, hörten die antifaschistischen Aktivitäten im Wedding natürlich nicht plötzlich auf. Sie wurden aber um einiges gefährlicher. Der Wedding war als kommunistisch und proletarisch geprägter Bezirk von Nazi-Terror stark betroffen. Auf der Folie seht ihr einige Menschen, die ermordet wurden von den Nazis oder im KZ gequält wurden. Besonders interessant finde ich Georg Benjamin, der war in der, Rote Medizinergarde oder so hieß das, der KPD. Also das waren Ärzte, die der KPD nahe standen und sich um die Proletarier und Proletarierinnen gekümmert haben. Er ist einerseits interessant, weil er der Bruder von Walter Benjamin, von dem bekannten Intellektuellen ist. Und auf der anderen Seite, weil er unter dem Namen Rote Arbeiter-Samariter für die KPD das ausgebildet hat, was man heute als Demosanis kennt. Also genau diese Struktur, die dann irgendwie in kleinen Gruppen da mitgelaufen sind und Leute, die bei Polizeikontakt oder Nazi-Kontakt Verletzungen davon getragen haben, verarztet haben, das hatten die da auch. Schon direkt nach Hitlers Ernennung zum Reichskanzler gingen die Faschisten im Wedding brutal gegen die Bewohner und Bewohnerinnen vor. Die Kösliner Straße, wie schon erwähnt, das Herz des Roten Wedding, wurde ständig durchsucht von der Polizei, Menschen willkürlich verhaftet oder gerade von der Polizei, die jetzt natürlich von der Leine gelassen wurde und froh war, im Arbeiterviertel endlich machen zu können, was sie will, wurden auch einfach mal Arbeiter und Arbeiterinnen von der Straße geschnappt und halb totgeschlagen. Die SA, die sich für die erlittenen Niederlagen rächen wollte, übernahm viele Lokale der KPD und des Roten Frontkämpferbundes, unter anderem eben den Glaskasten in der Prinzenallee, dessen Kegelbahn unten drin auch immer genutzt wurde, um Kommunistinnen und Kommunisten zu foltern und umzubringen. Aber auch niedrigschwelliger hat die Repression funktioniert. Unliebsame Geschäfteinhaber wurden in den Ruin getrieben. In großen Betrieben, deren Führung oft schon vorher mit den Nazis zusammengearbeitet hatte, wie zum Beispiel bei AEG, wurden die verbleibenden SPD- und KPD-Leute, soweit sie irgendwie entbehrlich waren, entlassen und SA-Leute eingestellt. Von NSDAP-SympathisantInnen im Wedding denunzierte, wurden von SA-Kommandos abgefangen und teilweise ermordet, teilweise, ja, fast ermordet. Genau. Das blieb natürlich nicht unbeantwortet. Schon früh organisierten sich die alten KPD-Anhänger und Anhängerinnen, um Widerstand zu leisten. Als die SA im Februar 1933 durch die Kösliner Straße ziehen wollte, wurden sie noch aus den Fenstern mit Flaschen und Nachttöpfen beworfen, was ich mir recht unangenehm vorstelle. Die KPD ging davon aus, dass der Faschismus nur die Diktatur einer kleinen Gruppe des Kapitals, der am meisten imperialistischen, am meisten chauvinistischen Elemente des Finanzkapitals sei, und dass er, sobald er eine Macht ist und die Massen merken, okay, die machen ja nur Politik für die Kapitalisten, dass der Faschismus dann ganz schnell zusammenbricht und Platz macht für die proletarische Revolution. Wie wir wissen, war das nicht der Fall, aber die KPD rief in diesen Gedanken kurz nach der Machtergreifung zu Massenaktionen auf, das heißt Kundgebungen, Plakate verteilen und so weiter. Das hat aber nur dazu geführt, dass Tausende von aktiven KPD-Mitgliedern verhaftet wurden und in irgendwelchen SA-Gefängnissen verschwunden sind. Und so hat sich die KPD schon früh sehr viel Potenzial für den Widerstand im Untergrund genommen. Die Verbleibenden gingen dann über zu einer konspirativen Arbeit in kleineren Gruppen, druckten und verteilten zum Beispiel Untergrundzeitungen wie die, die man hier sieht, in kleinerer Auflage natürlich, und schmuggelten Menschen und Informationen aus Deutschland ins Ausland, insbesondere natürlich in die Sowjetunion. Auch unser Bekannter Erich Letzke war nicht untätig. Zusammen mit anderen Angehörigen der Weddinger Opposition, also der eher trotzkistischen Strömung, hat er die Gruppe Funke gebildet, die auch mehrere Untergrundzeitungen herausgebracht hat und in Zeitungswegen wie diesem verteilt hat. Die Gruppe war sehr groß und aktiv. Das war vor allem möglich, weil sie den Charakter des faschistischen Terrors schon früher vorausgeahnt hatten als die KPD und sich auf die illegale Arbeit besser vorbereitet hatten. Dennoch wurden 1935 fast alle verhaftet. Sie haben aber keine Aussagen gemacht, selbst unter Folter. Und es wurden kaum Beweise gefunden, wer welche Rolle in dieser Struktur hatte. Deshalb sind die meisten mit Gefängnis- oder Zuchthausstrafen davongekommen. Selbst Retzke, eben der Leiter der ganzen Gruppe war, musste nur für 2,5 Jahre ins Zuchthaus. Ich werde im Folgenden auf ein paar Aktionsformen des Widerstands eingehen und dabei einige Gruppen oder Einzelpersonen streifen. Das ist natürlich bei Weitem keine abschließende Liste. Genau, das wahrscheinlich größte Feld, in dem Widerstand geleistet wurde, ist Agitation gegen den Faschismus und Aufklärung über seine Verbrechen. Die Untergrundzeitungen der KPD und Gruppe Funke habe ich ja schon erwähnt. Clara und Albert Voss waren Teil von deren Pendant sozusagen bei der SPD. Die haben vor allem den über die Grenze geschmuggelten Vorwärts, also die SPD-Zeitung, verteilt und waren vor allem in der Friedrich-Ebert-Siedlung sehr stark, wo viele Facharbeiter und Facharbeiterinnen, also das klassische Klientel der SPD, gewohnt haben und wo dann später auch nach 1933 viele Sozialdemokraten im Untergrund aktiv waren. Elise und Otto Hampel sind ein ganz spannendes Beispiel, weil die waren sehr einfache Arbeiter und Arbeiterinnen und standen zunächst eher der politischen Rechten nahe. Aber nach Kriegsausbruch sind Verwandte von ihnen gefallen und dadurch haben sie sich zu AntifaschistInnen gewandelt. Und fingen einfach an, Postkarten mit Botschaften gegen Hitler zu verteilen im Wedding, in der Nachbarschaft. Da stand dann sowas drauf wie: Hitler hetzt uns in den Krieg für die Kapitalisten, das wollen wir nicht oder so. Die wurden nach einiger Zeit von einer Anwohnerin denunziert und verhaftet und schließlich 1943 in Plötzensee hingerichtet. Auf deren Schicksal basiert der Roman und die Filme Jeder stirbt für sich allein. Vielleicht kennt das von euch jemand, das ist relativ bekannt. Genau, im Industriebezirk Wedding standen viele kriegswichtige Betriebe. Die verbliebenen antifaschistischen ArbeiterInnen versuchten immer wieder, die Kriegsmaschinerie Deutschlands zu behindern, indem sie hier sabotierten. Heinrich Garde, ein KPD-Mitglied, berichtet: Die Aufnahme antifaschistischer Tätigkeit, gemeinsames Abhören ausländischer Sender, Verbreiten der Nachrichten, antifaschistische Propaganda unter ausländischen Arbeitskollegen, Unterstützung des illegal lebenden jüdischen Genossen Schlesinger, Besprechung und Ausführung von Sabotagemaßnahmen. Beispiele: Verursachung von Betriebsstörungen durch Einbau ungeeigneten Materials, darunter Ausfall von 500 Arbeitsstunden, verursacht bei der Firma Bergner, Berlin-Brunnenstraße 196. Durch überflüssige Verstärkung der Zuleitung ca. 1000 Kilogramm Aluminium, ein extrem seltener und wertvoller Rohstoff für die Kriegsindustrie, und 600 Arbeitsstunden vergeudet. In der Stahlhälterei Dr. Brandstein. In der Ackerstraße 125 5 Motoren durch falschen Anschluss zerstört. genau, auch junge Menschen gaben sich oft Mühe, die Nazi-Diktatur zu stören oder ihr zumindest, wenn sie das nicht konnten, möglichst hart auf die Nerven zu gehen. Im Wedding rund um die Fagussäle war die Swing-Jugend sehr aktiv. Das waren Jugendgruppen, die haben längere Haare getragen, also die Männer davon haben längere Haare getragen und auffällige Kleidung und haben Swing gehört, was den Nazis als entartete Musik galt. Und deren hauptpolitische Ausdrucksform war, irgendwelche Hitler-Jugendleute zusammenzuschlagen. Auch in der Schule gab es Schülerinnen und SchülerInnen und LehrerInnen, die relativ offenfeindlich zum Geschehen eingestellt waren. Natürlich wenige, aber gerade im Wedding gab es einige Schulen, die humanistisch geprägt waren, noch aus der Weimarer Republik, und da kam sowas wohl des Öfteren vor. Dazu ein Zitat: Es geht darin um eine Klassenfahrt und einer der Schüler hatte eben so ein Nazi-Propagandabuch dabei, in dem es um die Weimarer Zeit geht. Wir haben dieses Buch teilweise sogar laut im Kreis gelesen und waren auf abenteuerliche Weise von den Ausdrucksformen des Kommunismus so angetan, dass wir Sowjets gespielt haben. Die ganze Stubenklasse, wir waren alle 14 Jahre ungefähr, nannte sich Roter Sturm. Wir hatten auch einen eigenen Gruß, die Faust wurde vor die Brust gehalten. Und ein Lehrer, Herr Nietzsche, hat mit uns mitgespielt. Ich erinnere mich noch an einen Vorfall. Sonntags am Vormittag sahen wir im Kino oft Propagandafilme wie U-Boote westwärts oder ähnliches. Wir standen oben auf dem Gang. Nietzsche kam herein und einer von uns sagte: Genosse Nietzsche, Nazis im Saal. Und der antwortete: Okay, Genossen, MG-Posten besetzen. Wir hatten auch sonst großes Vertrauen zu ihm. Einmal saßen wir mit ihm zusammen und sagten: Das ist doch alles bloß ein Spiel, worauf er entgegnete: Na, ein bisschen Ernst ist schon auch dabei. Genau, eine weitere Form des Widerstands war die Kriegsdienstverweigerung. Während katholische und evangelische Kirche, selbst die bekennende Kirche, die ja sonst oft als große Widerstandsgruppe genannt wird, sich bis auf wenige Ausnahmen auf innerkirchliche Diskussionen beschränkt haben, verweigerten die Zeugen Jehovas, damals als Bibelforscher bekannt, aus einer strikt antimilitaristischen Haltung den Wehrdienst und forderten auch andere dazu auf, das zu tun. Das tatsächlich hauptsächlich in diesem Wachturm, was heute noch immer in der U-Bahn verteilt wird. Weil sie das taten, wurden sie oft verurteilt. Und auch die Weddingerin Helene Wenske, die ihr hier oben sehen könnt, wurde zu 6 Jahren Zuchthaus verurteilt, weil sie den Wachturm eben verteilt hat. Viele andere Zeuginnen und Zeugen Jehovas wurden hingerichtet. Sie entkam dem auch nur, weil sie aus Sicht der Nazis bis dahin ein unbescholtenes Leben geführt hatte. Andere, zum Beispiel der Kommunist Paul Trebe, das ist der Mann von Ella Trebe, die ihr vorher auf der Folie mit den Opfern des Nationalsozialismus im Wedding gesehen habt, liefen über, wenn sie an der Front waren. In seinem Fall, er ist zu italienischen Partisanen übergelaufen und hat als Teil dieser Partisanengruppen gegen die Faschisten gekämpft. Natürlich dürfen in dieser Liste auch die nicht fehlen, die Verfolgten Möglichkeit gegeben haben, sich zu verstecken und so zu überleben. Viele verfolgte Jüdinnen und Juden oder KommunistInnen überstanden den Krieg, oft jahrelang in den winzigen Wohnungen der Weddinger ArbeiterInnen. Allerdings wurde mehr als die Hälfte der Versteckten nach und nach von der Gestapo aufgestöbert und ermordet. Eine Geschichte, die glücklich ausging, ist die von Rolf Josef. Rolf Josef ist Jude gewesen aus dem Wedding und hat Zuflucht gefunden bei einer Lumpensammlerin namens Marie Burde, Spitzname Mieze. Wir fanden sie in einer Kellerwohnung, in der sie lebte. Ihre Bereitwilligkeit, uns zu helfen, war grenzenlos. Sie teilte ihre Lebensmittelkarte mit uns drei, immer alles in vier Teile. Glücklicherweise war sie Vegetarierin. Es war bei ihr so vollgestopft, dass kaum Platz übrig blieb. Doch wir schliefen alle drei auf dem Papierhaufen. Der Platz wimmelte von Ungeziefer und man konnte kaum atmen. Aber trotz aller Sonderlichkeiten war Mieze gescheit und sehr freigebig. Er ist dann eines Tages festgenommen worden auf dem Nettelbeckplatz, tatsächlich einfach, weil die Gestapo dachte, er ist Deserteur. Dann haben sie gemerkt, dass er versteckter Jude ist. Meine ersten Haftstationen waren die Gestapo-Gefängnisse Burgstraße und Alexanderplatz. Es gab stundenlange Verhöre. Ich wurde nackt im Keller gehalten und erhielt Schläge. Ich sollte das Versteck meines Bruders verraten. Wegen der Weigerung hagelte es erneut Schläge. Man sperrte mich in die große Hamburger Straße. Von dort kam ich auf den Transport nach Auschwitz. Doch im Möbelwagen in Berlin gelang es mir noch, aus einem Werkzeugkoffer eine Zange zu entnehmen. Damit konnte ich dann später, kurz vor polnischem Gebiet, mich aus dem Zug befreien und sprang heraus. Aber ich wurde wieder verhaftet, kam nach Lübben ins Gefängnis. Von dort transportierte man mich nach Berlin. Erneute Misshandlungen in der Gestapohaft führten diesmal zu Fieber. Daraufhin zerkratzte ich mir die Haut und täuschte so Scharlach vor. Ein untersuchender Arzt spielte zu meinem Glück mit und überwies mich ins jüdische Krankenhaus. Dort warnte mich eine Krankenschwester vor dem Transport nach Lichterfelde zur SS, wo Juden ermordet wurden. Aufgrund dieser Todesgefahr türmte ich erneut, sprang aus dem dritten Stock, brach mir dabei das Rückgrat an. Vor Schmerz wie gelähmt trieb mich die Furcht trotzdem vorwärts. Abends war ich wieder bei der Lumpensammlerin in der Tegeler Straße, wo ich auf meinen Bruder und meinen Freund traf. Rolf Josef hat sich dann bis Kriegsende dort verbergen können und hat den Krieg tatsächlich überlebt. Und zum Schluss noch, Aktion zum Kriegsende, also in den letzten Kriegswochen, haben sich viele Antifaschistinnen und Antifaschisten wieder an die Oberfläche getraut. Die KPD hat dann wieder eine relativ rege Tätigkeit entfaltet, soweit das noch möglich war, und gab in den letzten Kriegstagen die Losung heraus, dass die Hauptaufgabe der KPD-Mitglieder sei, die friedliche Übergabe der Städte und Betriebe an die Alliierten sicherzustellen. Und deren Zerstörung durch die Nazis, die hatten ja diesen verbrannte Erde-Befehl von Hitler, nichts zurückzulassen, was irgendwie verwertbar sei für die Alliierten, den eben undurchführbar zu machen. Dazu ein Zitat von Erwin Kurz, auch KPD-Mitglied. Die Eroberung von Berlin erlebten ich, Willi, ein polnischer und ein ukrainischer Arbeiter im Betrieb, als Nachtschicht unserer Abteilung. Unsere Absicht war es, gemeinsam mit den im Betrieb anwesenden Arbeitern und Arbeiterinnen vorgesehene Sprengungen von Kompressoren und anderen Maschinen zu verhindern. Die Nationalsozialistische Betriebsorganisation Leute und der NS-Betriebsschutz, die Sprengungen durchführen sollten, hatten sich aber so viel Mut angetrunken, dass es für uns ein leichtes war, dieses zu verhindern. Als die Soldaten der Roten Armee in den Betrieb kamen, konnte ich mich mit meinem alten Parteibuch der KPD ausweisen. Genau, das war soweit der inhaltliche Teil des Vortrags. Das ist noch unsere Hauptquelle, die wir benutzt haben. Das Buch ist sehr gut. Ich habe vorher mitgekriegt, dass der Autor möglicherweise bald im Kiezhaus Agnes Reinhold sprechen wird. Das ist sicher sehr spannend. Und das kann man auf der Website der Gedenkstätte umsonst runterladen. Und falls ihr gar nicht im Wedding wohnt und trotzdem hier seid, es gibt auch zu allen anderen Berliner Bezirken dort die Bände zu Widerstand im NS-Regime gratis runterzuladen. Genau. Und abschließend möchten wir nochmal darauf hinweisen, dass auch dieses Jahr der Rudolf-Hess-Marsch wieder in Berlin stattfinden wird. Und dass es sicherlich auch da wieder Proteste geben wird. Und wir möchten euch alle dazu aufrufen, an diesen Protesten teilzunehmen. Alles Weitere wird man bestimmt demnächst auf den üblichen Wegen noch erfahren können. Dankeschön. Links, links, links, der rote Wedding marschiert. Sie schlagen und siegen Genossen tot, doch der der Wedding lebt und Berlin bleibt rot, es wächst unser heimliches Heer und holt das Volk seine Freiheit zurück. Dann spürt der Faschist unsere Faust ins Genick, wir entreißen ihm Dolch und Gewehr. Roter Wedding, grüßt euch Genossen, haltet die Fäuste bereit. Haltet die rote Reihe